Vorhersage von 4 chronischen Problemen und deren akuten Symptomen. Die Kraft eines korrekten Paradigmas liegt darin, dass es uns Erklärungen gibt und Vorhersagen ermöglicht. Wenn also das Paradigma der menschlichen Natur, das von der ganzen Person ausgeht, zutrifft, sollte es Ihnen die seltene Fähigkeit verleihen, die größten Probleme in Ihrem Leben und in Ihrer Organisation zu erklären, vorherzusagen und zu diagnostizieren. Es sollte Ihnen helfen, nicht nur die offensichtlicheren, akuten Symptome der Probleme zu erkennen, sondern auch die chronischen Ursachen, die Ihre Wurzel bilden. Dann werden Sie dieses Paradigma benutzen können, um anzufangen, Ihre Probleme zu lösen, indem Sie Ihren Einfluss ausdehnen und eine Hochleistungsorganisation aufbauen, in der hohes Vertrauen herrscht. Eine Organisation, die in der Lage ist, sich konsequent auf ihre höchsten Prioritäten zu konzentrieren und sie umzusetzen. Lassen Sie uns das einfach anhand eines Unternehmens testen. Die gleiche Denkweise lässt sich aber auch auf Teams, die Familie, die Gemeinde und alle Beziehungsformen übertragen. Versuchen Sie jeweils, das Problem genau zu identifizieren, bevor Sie weiter zuhören. Lassen Sie uns mit dem Geist beginnen. Zu welchem Problem kommt es, wenn der Geist, das Gewissen, überall in einem Unternehmen ständig vernachlässigt wird? Denken Sie darüber nach. Was passiert in den Beziehungen, wenn die Leute auf eine Weise behandelt werden oder handeln, die im Widerspruch zu ihrem Gewissen steht? Wird das nicht zu einem offensichtlichen Vertrauensverlust führen? Wenig Vertrauen ist das erste chronische Problem, dem sich alle Unternehmen gegenübersehen. Und was würden die akuten Anzeichen dafür sein? Wenn solche Unternehmen unter harten Marktbedingungen operieren, gibt es zahllose akute, schmerzhafte Symptome. Verleumdungen, Grabenkämpfe, Opfermentalität, Abwehrverhalten, Horten von Informationen und eine defensive, protektive Kommunikation. Zweitens. Welches chronische Problem entsteht, wenn in einem Unternehmen der Verstand, die Vision, vernachlässigt wird? Dann gibt es keine gemeinsame Vision, kein gemeinsames Wertesystem. Welches symptomatische Verhalten wäre unter diesen Bedingungen zu erwarten? Die Leute operieren dann mit verborgenen Absichten. Sie spielen politische Spielchen und benutzen bei der Entscheidungsfindung unterschiedliche Kriterien. Die Kultur wäre unscharf und chaotisch. Drittens. Zu welchem Problem kommt es in Unternehmen, in denen die Disziplin im Bereich des Körpers, Grundstruktur, Systeme, Prozesse, weitgehend vernachlässigt wird? Anders ausgedrückt, welcher Zustand ist zu erwarten, wenn hinter den Prioritäten des Unternehmens keine Umsetzung und keine systemische Unterstützung stehen? Dann wird es einfach keine in die Strukturen, Systeme, Prozesse und Kultur des Unternehmens integrierte Disziplin, keine Ausrichtung und Koordination geben. Wenn die Manager unzutreffende und unvollständige Paradigmen der menschlichen Natur haben, entwerfen sie Systeme, für die Kommunikation, Personalbeschaffung und Stellenbesetzung, Verantwortlichkeit, Belohnung, Beförderung, Ausbildung und Entwicklung, Information, die nicht das volle Potenzial der Leute erschließen. Weder der Einzelne noch Teams, Abteilungen und das Unternehmen insgesamt sind dann auf ein Kernleitbild ausgerichtet. Es gibt kein gemeinsames Wertesystem, keine einheitliche Strategie. So kommt es zu einem gravierenden Mangel an Ausrichtung im Hinblick auf den Markt, die Kunden und die Lieferanten. Alle Organisationen sind vollkommen darauf ausgerichtet, die Resultate zu erzielen, die sie erzielen, schrieb Arthur W. Jones. Die mangelnde Ausrichtung wird sich auf sehr vielfältige Weise niederschlagen und dazu führen, dass noch weniger Vertrauen herrscht und es zu stark politisiertem Verhalten und Rivalität zwischen den Abteilungen kommt. An die Stelle menschlicher Urteile treten Regeln, da die Manager das Bedürfnis nach stärkerer Kontrolle haben, wenn die Dinge aus dem Ruder laufen. Bürokratie, Hierarchien, Regeln und Vorschriften werden gewissermaßen Prothesen für das Vertrauen. Alles Reden von Personal- oder Führungskräfteentwicklung wird als weich, gefühlsduselig, unrealistisch, unwirtschaftlich und teuer abgetan. Die Leute werden, wie die Dinge, ein Kostenfaktor, keine Investition. Es wird immer offensichtlicher, dass mehr Management und mehr Kontrolle erforderlich sind, sodass es bei der großen Mehrheit der Leute zu der schon besprochenen Codependenz kommt und sie darauf warten, dass man ihnen sagt, was sie tun sollen. Die sogenannten offiziellen Führungskräfte werden das als weiteren Beweis dafür nehmen, dass sich nichts tut, bis von außen mit Zuckerbrot und Peitsche gearbeitet, motiviert, kontrolliert und nötigenfalls sogar mit eiserner Faust regiert wird. Passivität dient als Rechtfertigung für Motivation und Kontrolle von außen, die wiederum noch größere Passivität rechtfertigen. Es handelt sich also um eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn die Leute gemanagt, kontrolliert werden, inspiriert sie das nie zu besten Arbeitsleistungen und zu Beiträgen, die aus ihrer wahren inneren Stimme oder ihrer Leidenschaft erwachsen. Diese können immer nur auf freiwilliger Basis erfolgen. Viertens. Was geschieht, wenn das Herz vernachlässigt wird? Wenn es im Unternehmen keine Leidenschaft gibt, keine emotionale Verbundenheit mit den Zielen oder der Arbeit, keine innere, freiwillige Begeisterung oder Verpflichtung. Das Ergebnis ist eine tiefgreifende Demotivation der Leute. Die gesamte Kultur ist feige und zaghaft. Welche akuten Symptome würde man erwarten? Können Sie sie vorhersagen? Man findet dann viel Schwarzarbeit, Tagträumerei, Langeweile, Flucht vor der Wirklichkeit, Wut, Angst, Apathie und widerwilligen Gehorsam. Können Sie die Vorhersage und Erklärungskraft dieses Modells oder Paradigmas nachvollziehen? Wenn in einem Unternehmen Körper, Verstand, Herz oder Geist vernachlässigt werden, entstehen vier chronische Probleme: wenig Vertrauen, keine gemeinsame Vision und keine gemeinsamen Werte, mangelnde Ausrichtung und Demotivation. Mit all ihren akuten Symptomen. Das Gesamtergebnis dieser chronischen Probleme und ihrer Symptome sind akute Schmerzen durch Misserfolg auf dem Markt, einen negativen Cashflow, geringe Qualität, aufgeblähte Kosten, Inflexibilität, Langsamkeit und zahlreiche Schuldzuweisungen. Es handelt sich also um eine Kultur der gegenseitigen Beschuldigung, nicht der gegenseitigen Verantwortlichkeit.